Das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo. Hallo, Sally? Ja, Sally. Ja, ich, Anne. Ja, danke, fast fertig. Nur noch die Vorhänge. Ja, natürlich. Oh, John ist begeistert über sein Haus im Grün. Ziel erreicht, weißt du? Ach, sehr idyllisch jedenfalls. Hör mal, pass auf. Hörst du alles da? Hundvögel. Schön, nicht? Ja. Du, Sally. Hör mal, wir müssen uns unbedingt sehen, ja? Pass mal auf, ich komme Freitag nach London. Wollen wir irgendwo essen? Oh, schade. Naja, das nächste Mal, ne? Ich? Naja, war es eben weit draußen und die Stille muss ich mir noch gewöhnen. Ja, kommt schon, ja. Ja, klar, ja, unbedingt, ja, schade. Ja, also bald. Ja, bis bald, ja? Ja, freu mich. Tschüss, Liebe. Ja, wiedersehen. Wer sind Sie? Was wollen Sie hier? Nichts. Ich komme nur eben vorbei. Ja, dann gehen Sie freundlichst wieder, ja? Aber ja, ich geh gleich wieder. Nur einen Moment hinsetzen. Bedauere nicht hier. Hören Sie mal, mir ist nicht gut. Ab mit Ihnen oder ich rufe meinen Mann, er ist oben. Ich hab gedacht, das Haus steht leer. Nein, es ist bewohnt und Sie sehen es ja, nicht? Sie leben hier allein? Mit meinem Mann, ja. Ah ja, der Mann. Oben, haben Sie gesagt? Schläft noch, wie? Ja. Nein. Nein, ja. Haben Sie was zu trinken zu haben? Nein, nichts. Und jetzt verlassen Sie bitte das Haus, ja? Ich sag doch, ich gehe gleich wieder. Nur was zu trinken will ich, so einen kleinen Schluck Whisky. Es gibt keinen Whisky hier. Mann, der Schwein, ihr Mann. Mann, oh Mann, oh Mann. Ein nettes Haus. Nette Frau, nicht? Also zum letzten Mal, Sie gehen jetzt gefälligst, ja? Lassen Sie mich in Ruhe. Lange Haare. Dafür habe ich eine Schwäche. Lange, schwarze Haare. Auf dem weißen Kopfkissen. Keinen Schritt näher, sage ich Ihnen. Nur die Ruhe, Puppe. Ich tue dir nichts. Nicht, wenn du vernünftig bist. Weg! Gehen Sie weg! Ah, eine Pracht, die Haare. Wirklich, eine Pracht. Nein! Nein, Sie sollen mich... Mal. Lassen Sie mich in Ruhe! Sie sollen mich lassen! Nein! Keine Angst, wir helfen Ihnen! Loslassen! Alles gut, Lady! Loslassen, du Schwein! Alles gut! Oh Gott sei Dank! Pack ihn, George! Pack ihn! Brich mir den Arm! Loslassen! Gut, George! Oh mein Gott, ich hatte solche Angst! Sind Sie okay, Lady? Ich war schrecklich! Wir haben ihn, keine Sorge! So, alles gut! Möchten Sie einen Schluck Wasser? Nein. Nur vielleicht hinsetzen. Er hat versucht. Verdammte Lüge! Ich habe ihr nichts getan, wirklich. Ich habe ihr überhaupt nichts getan. Jetzt kann ihm nichts mehr passieren. Wer ist das denn? Ich kenne ihn nicht. Wir sind draußen vorbeigekommen und haben sie gehört. Ich muss jetzt die Polizei... Ja, lassen Sie. Die Polizei muss man lassen jetzt aber Sie, abrufen. Wir nehmen ihn mit und bringen ihn gleich selbst hin. Je eher er hinter Schloss und Riegel sitzt, desto besser. Also das wird euch noch leid tun. Euch zwei Banditen schwer leid tun wird euch das. Werden Sie fertig mit ihm? Er sieht so wild aus. Wir werden bestimmt mit ihm fertig, Ma'am. Machen Sie sich darüber keine Gedanken. Aber wenn ich anrufe, die Polizei, die ist doch in das fünf Minuten da. Das ist nicht nötig, da. Wirklich. Das geht doch ganz schnell. Die kommen ja dann sowieso, um ihre Angaben aufzunehmen. Nur ob man sie jetzt allein lassen kann, Lady? Sagen Sie, sind Sie ganz bestimmt ja, okay? Ja, es war nur der Schreck. Ich rufe auch gleich meinen Mann an. Na schön, dann also. Ja, also weiter mit dir, du Schweinehund. Oh mein Gott. Nee, ruhig am Fenster, George. Nicht, dass er meinte. Das wäre uns vielleicht nicht ernst. So ist recht. Aber ich habe doch überhaupt nichts getan. Ich habe doch überhaupt nichts. Liebling, was ist denn? Verstehst du, wir hatten eine Sitzung. Ich weiß, John, bitte entschuldige. Nein, ich bin ja nur froh, dass nicht noch was Schlimmeres passiert ist. Sag mal, wie kam denn das alles? Ja. Er stand auf einmal in der Küche und die Tür, die war doch noch offen. Ich hatte doch Sally, als ich mit ihr telefonierte, die Vögel hören lassen. Und da, was? Ja, ich hatte auch Sally angerufen. Er war betrunken und erst war er nur unverschämt ja. Und dann... Liebling. Dann ging er auf mich los und hat mich so gepackt und John, ganz wild hat er mich gepackt. Ich hab gedacht, Liebling, er reißt mir alle Haare vom Kopf. Komm, reg dich nicht auf. Und John, sie war so schrecklich. Ich hatte solche Angst. Ich glaube, ich rufe mal den Arzt an. Wenn die zwei Männer nicht zufällig gekommen wären. Nein, nicht nötig. Hör mal, ich glaube, du brauchst erstmal ein Beruhigungsmittel. Oh, jetzt bist du ja da. John. Liebling. Sag mal, woher wussten die beiden denn, dass hier was nicht stimmt? Ich weiß nicht. Hast du um Hilfe gerufen? Das weiß ich gar nicht mehr. Vielleicht, ich hatte so entsetzliche Angst. Ich glaube, ich habe geschrien, aber... John. John, ich will hier nicht bleiben. So Anna, einsam nicht, sicher. Ich verspreche dir, dass sowas passiert kein zweites Mal. Bestimmt nicht. Woher willst du das denn wissen? Die Polizei ist auch noch nicht da gewesen. Wann hast du die denn angerufen? Ich habe sie gar nicht angerufen. Die zwei, die ihn mitgenommen haben, die wollten ihn gleich selbst hinbringen. Aha. Und wann war das genau? Was? Wann war das? Ungefähr 2 Uhr. Na, dann müssten sie sich ja langsam gemeldet haben, hör mal. Vielleicht passiert sowas häufig hier, dass sie sich gar nicht mehr groß drum kümmern. Dann ruf ich mal an. John, sei nicht böse. Ich weiß, ich hätte es melden sollen, das war dumm von mir. Aber du kannst dir nicht vorstellen, John, wie das war, als der plötzlich da... Polizeistation Swanpool, Sergeant Mercer. Ja, hier spricht John Lincoln, Barton Cottage, Lane End. Sergeant, ich... wegen des Überfalls auf meine Frau heute Nachmittag. Überfall? Wann, Sir? Um 2 Uhr ungefähr. Aber das wissen Sie doch, wenn Sie mal. Wir wissen von nichts, Sir. Aber die beiden Männer, die meiner Frau zur Hilfe kamen, die wollten den Kerl doch gleich bei Ihnen abliefern und Bescheid geben. Ich bin seit heute Morgen im Dienst, Sir. Das ist das Erste, was ich höre. Weiß Ihre Frau, wer der Mann war, der sie überfallen hat? Nein, sie hat sie noch nie gesehen, sagt sie. Und die zwei anderen? Moment mal. Ann, hast du die anderen Männer gekannt? Nein, die habe ich auch noch nie gesehen. Ich weiß nur noch, dass der eine den anderen George genannt hat. Hören Sie? Nein, Sergeant. Aber der Vorname des einen scheint George zu sein. Ist Ihrer Frau was passiert? Gottlob nicht, nein. Abgesehen von Schrecken und Schock natürlich. Ja, genau, Sir. Wir wissen wirklich tatsächlich nicht das Geringste von dem Vorfall. Und leider ist inzwischen wertvolle Zeit verloren gegangen. Ist Ihre Frau in der Lage, uns nähere Angaben zu machen? Könnte sie hierher kommen? Gut, ja. Ich bringe sie zu Ihnen. So. Das hätten wir. Alles zu Protokoll. Es wird natürlich nicht mehr viel nützen. Die Anzeige hätten sie gleich haben sollen. Sag's mir nicht immer wieder, John. Ich weiß es ja. Ich glaube, selbst der Sergeant hält mich für unterbelichtet. Der Sergeant hat lediglich gesagt... Ach komm, lassen wir's. Wollen wir noch einen Schluck trinken? Oh ja. Dort im Schwan. Hier, mein Kind. Ein schöner Wodka. Oh, und sogar ein doppelter. Wird dir gut tun. Fein. Hoffen wir es. Prost. Prost. Oh ja, das ist gut. Oh. Ist doch irgendwie anders, so eine ländliche Kneipe, als die Lokale in der Stadt, findest du nicht? Kein Gedränge, alles freundlicher, ruhiger. Ja, anders schon, aber naja. John? John, da. Hm? Da drüben. Was? Da auf der anderen Seite, das ist der. Wer? Na, der Mann von heute Nachmittag. Wo? Der dich überfallen hat? Nein, der mich befreit hat von dem Scheusal. Der Dunkelhaarige, der mit der Wildlederjacke. Der kommt mir irgendwie bekannt vor. Woher? Das Gesicht. Ich weiß nicht, aber irgendwo habe ich ihn schon mal gesehen, glaube ich. Du, ich gehe mal zu ihm. Ja, und bring raus, warum er den Kerl nicht abgeliefert hat. Genau das habe ich vor, mein Schatz. Aber mach's nicht so aggressiv. Wenn der nicht gewesen wäre... Weiß mich doch an. Ich werde mich auch sehr bedanken. Entschuldigen Sie. Ja? Ich würde Sie gerne zu einem Glas einladen, Mister... Ach, warum das? Naja, nach allem, was Sie heute Nachmittag für meine Frau getan haben, ist es ja wohl das Geringste. Ich habe... Moment, Sir. Was habe ich denn getan? Sind Sie auch wirklich an der richtigen Adresse? Ja, um 2 Uhr heute Nachmittag, Barton Cottage, Lane End. Ja? Als meine Frau von einem Betrunkenen überfallen wurde, da sind Sie ihr doch zu Hilfe gekommen, nicht wahr? Ich? Ja. Na, so kurz wird Ihr Gedächtnis doch nicht sein. Sie sitzt da drüben, die Dame in dem grünen Mantel. Da. Die Dame habe ich noch nie im Leben gesehen. Soll das heißen, Sie waren es nicht? Ja, aber um 2 Uhr, heute Nachmittag, da war ich mit dem Land Rover von einem Freund im Kenzie Forest. 20 Meilen von hier. Mhm. Ja, dann... Verzeihung, meine Frau dachte, Sie seien es gewesen. Nein, leider, nein. Ist etwas zugestoßen? Entschuldigen Sie. Nein, nein, sie kam mit dem Schrecken davon. Zum Glück. Ich würde sagen, bald kann sich niemand mehr sicher fühlen, nicht mal hier draußen. Ja, dann nichts für uns. Aber ich bitte Sie, ganz meinerseits hier. Ja, vielen Dank, mein Herz. Jetzt habe ich mich aber schön blamiert. Wieso? Was sagt er? Warum hat er den Kerl nicht zur Polizei gebracht? Weil er es nicht war. Ach, aber was soll denn das heißen? Er war es nicht. Er war meilenweit weg von hier. Ach, Unsinn, Zeit. Er war es. Er war es nicht. John, er war es. Ich muss es doch wissen. Mein Liebes... Es ist doch kein Wunder, wenn du dich nicht genau erinnern kannst. Du hast ihn nur in einem Moment von Panik gesehen. John? Und die Sache hat dich auch mehr mitgenommen, als ich dachte. Verzeih, komm, wir trinken aus. Wir fahren jetzt nach Hause. Du hast gesagt, du hättest ihn schon einmal gesehen? Ja, und ich weiß jetzt auch, wo. Und zwar auf einem Spaziergang im Wald. Er muss Jagdaufseher oder sowas sein. Er hatte jedenfalls ein Gewehr über der Schulter. Ich muss schnell machen heute. Kaffee und ein Stück Toast reicht. Gab's was Neues im Radio über den Prozess? Welchen Prozess? Na, der diese Woche im Old Bailey beginnt. Um den großen Bestechungsskandal. Ich hatte doch gestern Abend davon erzählt. Ja. Da wird's Vakanzen in einigen sehr hohen Ämtern geben. Besser auf in die Politik. Die größte Korruptionsaffäre. Danke. Hm? Ja? Bist du wieder okay heute? Ja. Fürchtest du dich nicht, zu Hause zu bleiben? Nein, ich fürchte mich nicht. Brav. Aber ich bleibe nicht zu Hause. Bitte? Ich habe die ganze Nacht über wach gelegen, John. Und ich bin immer wütender geworden. Ach, dann leg dich doch nochmal hin. Versuch zu ruhen. Ich denke nicht daran zu ruhen. Ich will, dass etwas geschieht. Gestern habe ich mich dumm benommen, ja. Und ich hätte natürlich gleich die Polizei anrufen sollen. Ich muss wirklich benommen gewesen sein. Aber jetzt bin ich wieder klar, John, und ich bin wütend. Das sage ich auch dem Sergeant. Ich gehe noch einmal hin. Aber Liebes, wir haben doch alles getan, was wir tun konnten. Er hat doch deine Aussage zu Protokoll. Und jetzt kriegt er noch mehr zu Protokoll. Aber es gibt ja gar kein mehr. Meinst du? Und der Mann gestern Abend in der Kneipe? Das war nicht der Mann. Woher willst du das wissen? Weil ich mir gesagt habe. Aber ich sage dir, er war es. In der Küche hat er gestanden, hat mit mir gesprochen und der andere hat den Kerl überwältigt. Aber er war weit weg von hier um diese Zeit. Ja, schön. Dann soll die Polizei bitte feststellen, wie weit du weg. Du wirst dich nur lächerlich machen, Mann. Hast du ihn gesehen oder ich? Es ist nichts passiert. Ja, aber der Kerl hätte mich überwältigt. Hör mal. Und wenn er nicht aufgetaucht wäre mit diesem George, wäre ich jetzt... Der Kerl lässt sich bestimmt nie wieder blicken. Nicht bei mir vielleicht, aber anderswo. Und dann darf eine andere Frau ausstehen, was ich auszustehen hatte, ja? Sei doch vernünftig, Anne. Warum hätte der Mann in der Kneipe gestern ihn abstreiten sollen, dass er dir geholfen hat? Mein das Gott, nochmal. Das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass er und sein Freund es waren, die das Scheusal hier durch die Tür hinausgezerrt haben. Also schön, ich setze dich bei der Polizei ab, wenn ich nachher zur Bahn fahre. Eins musst du mir bitte versprechen. Wenn du gesagt hast, was du noch weißt, dann vergiss die Sache. Wir wollen ja keinen Kreuzzug mobilisieren. Ja, richtig, Sergeant. Gestern Abend, ja, nachdem wir hier waren bei ihm, im Schwan. Und ich schwöre, er war der eine der beiden Männer, die mich befreit haben von dem Kerl. Ja, dann vielen Dank, Mrs. Lincoln. Ich habe die Beschreibung notiert. Mein Mann sagt, er glaubt, er sei Jagdaufseher oder sowas. Aha. Einen Jagdaufseher gibt es hier. Roger Kane vom guten Mr. Tench. Noch nicht lange in Swanpool. Einem nach ein ausgezeichneter Mann. Ein ausgezeichneter Lügner auf jeden Fall. Langsam, langsam, Mrs. Lincoln. Man kann sich täuschen. Ich habe mich nicht getäuscht. Jemand mit Bestimmtheit zu identifizieren, ist immer eine problematische Sache. Noch dazu unter Umständen wie den vorliegenden. Aber ich will ihn ja nicht eines Verbrechens beschuldigen. Im Gegenteil, er hat mich gerettet. Vielleicht verdanke ich ihm sogar mein Leben. Nur wenn er den Kerl hat laufen lassen, also statt ihn bei Ihnen einzuliefern, dann möchte ich wissen, warum. Und das müsste schließlich auch Ihr Interesse sein, oder? Ja. Oder ist man hier vogelfrei? Natürlich wollen wir den Mann, der Sie überfallen hat, dingfest machen. Ja, dann knöpfen Sie sich bitte wenigstens diesen Kane einmal vor. Das wird geschehen, Mrs. Lincoln, das wird geschehen. Nun haben wir keinerlei Handhabe, falls er daran festhält, dass es nicht war. Hallo, Freddy. Ist die Möglichkeit... Mensch, Junge. John Lincoln, wie geht's dir denn? Naja. Komm, setz dich doch einen Moment. Ja, gerne. Das ist ja ein Ding. Ist lange her, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben. Was? Eine Ewigkeit, Mann. Sag mal, ist was mit dir? Du siehst nicht allzu gut aus. Treffend bemerkt, so ist es. Und du, was macht die ehrgeizig verfolgte Karriere? Wie weit hast du es gebracht inzwischen? Naja, zum Juniorpartner. Hey, Hut ab. Das nenne ich Tempo. Mit Maßen, mit Maßen. Aber du hast die internationalen Geschäfte ja auch noch nicht auf Hochtouren gebracht, nicht wahr? Mein Freund, ich habe mich nach sorgfältiger Überlegung dafür entschieden, mich nicht den Affen oben auf den höchsten Sprossen zuzugesellen. So was hast du doch auch gesagt, als du seinerzeit durchs Abschlussexamen gerasselt bist. Hm. Wenn ich mich nicht täusche. Genau. Sag mal, bist du noch bei deiner alten Firma? Der mehr und mehr auf ihren nicht vorhandenen Grundfesten schwankenden? Jawohl. Ja, ich habe von den Schwierigkeiten gehört. Normalen, saisonbedingten oder speziellen? Gerichtsreifen, wie es scheint. Gerichtsreifen. Hast du gehört? Naja, keine Einzelheiten, aber... Aha. Gibt's auch nicht. Aber du solltest unsere Herren Direktoren sehen. In Ecken miteinander flüsternd. Ängstlich Umschau halten, ob jemand sich nähert. Grund zu Sorgen also? Du sagst es. In Zusammenhang mit dem Prozess vor dem Old Bailey? Tja, sagen wir so. Die Direktorenetage schlottert vor Angst, dass die Firma hineingezogen werden könnte. Ach, ist einer eurer Maßgeblichen involviert oder wie? Blass sind sie alle. Aber wenn ich eine Kleinigkeit zu verwetten hätte, würde ich auf unseren Vorstandsvorsitzer setzen. Den Geldsack Peter Constantine. Wo ist er jetzt? Wir haben ihn in sein Zimmer eingeschlossen. Wie zum Teufel hat er sich davon machen können, Kane? Das hätte euch nicht passieren dürfen. Er hat uns zum Narren gehalten. Zu viel getrunken zum Mittagessen, wie üblich. Dann erklärte, jetzt lege er sich schlafen und als George kontrollieren ging, dann war er verschwunden. Sie wissen, Mann, was das bedeutet, verdammt nochmal. Wir haben ihn ja schnell wieder aufgetrieben. Aber nicht, bevor er sich Zutritt in das Haus dieser Leute verschafft hatte. Und was tut sie inzwischen? Sie war bei der Polizei, diese Mrs. Lincoln. Hat alles angegeben. Und weiter? Tja, also... Na was? Ich war kurz auf ein Bier im Schwan gestern Abend. Ja? Da kam sie auch hin mit ihrem Mann. Und hat sie erkannt? Ich saß zwar in der anderen Ecke, aber... Auch das noch. Bald möchte man wünschen, ihr hättet ihr von Dobson den Hals umdrehen lassen. Nein, nein, das ist ja nicht wörtlich gemeint. Aber sie darf uns jetzt nicht die Pferde scheu machen. Der Sergeant von der Polizei hat mich schon vorgeknöpft heute Morgen. Ich konnte ihm alles ausreden, das schon, aber wenn man ihn hört, wird sie nicht so leicht Ruhe geben. Also Komplikationen können wir uns jetzt nicht leisten, Kane. Die Sache müssen wir in den Griff kriegen. Ja, ja, Sir. Wie? Sie kennen die Frau, wie schätzen Sie sie ein? Tja. Also ich meine fast auch, sie wird weiter Alarm schlagen, sich jedenfalls nicht ohne guten Grund zufrieden geben. Dann würde ich sagen, Kane, überlegen Sie sich einen guten Grund. Sie? Ja, haben Sie eine Minute Zeit für mich, Mrs. Lincoln? Mehr als das. Wenn wir damit etwas erreichen. Bitte. Danke. Ich würde gern wissen, Madam, was das alles soll. Heute Morgen erschien bei mir die Polizei. Ja, und was haben Sie denen gesagt? Dasselbe, was ich schon gestern Abend Ihrem Mann gesagt habe, die Wahrheit. Also, jetzt würde ich aber auch gern wissen, was das alles soll. Warum Sie ableugnen, dass Sie mir geholfen haben, das macht Ihnen doch nur Ehre. Oder stecken besondere Gründe dahinter, dass Sie es nicht zugeben wollen? Wovon reden Sie? Eins wird Ihnen ja wohl klar sein. Wenn dieser Mann noch einmal eine Frau attackiert, dann haben Sie das auf dem Gewissen Ihr Leben lang. Das wird nicht passieren. Aha. Und warum nicht? Es passiert nicht noch einmal. Verlassen Sie sich. Was haben Sie mit ihm gemacht? Nichts. Ich habe mir... Naja. Dann muss ich es wohl erklären. Bitte. Oh. Danke. Er ist mein Schwager. Tja, meine Schwester ist letztes Jahr gestorben, Mrs. Lincoln. Und danach hat er angefangen zu trinken, schwer zu trinken. Er ist ein kranker Mann und eine große Sorge für uns. Gestern Mittag bin ich aus Hammersmith angerufen worden. Da war er dabei, in einer Kneipe alles kurz und klein zu schlagen. Ich bin mit einem Freund hingefahren, um ihn zu holen. Aber auf der Rückfahrt hat er erklärt, es sei ihm übel, und als wir angehalten haben... Da hat er das weitergesucht und kam dann hier angerannt. Tja, so habe ich ihn noch nie erlebt, Mrs. Lincoln. Sie können es mir glauben. Und nachher, als er wieder nüchtern war, hat er sich auch bitter geschrieben. Aber das wird doch nicht viel helfen, wenn er die nächste Flasche Whisky Intus hat. Man darf doch Menschen wie ihn nicht frei herumlaufen lassen. Wir haben ihn in eine Klinik gebracht, Mrs. Lincoln. Er wollte es auch selbst. Ja, und warum haben Sie gestern nicht gleich die Wahrheit gesagt? Das konnte ich doch nicht. Wenn die Polizei ihn eingelocht hätte, wäre es aus gewesen für ihn. So hat er wenigstens noch eine Chance. Ich weiß, es ist viel verlangt nach Ihrem schrecklichen Erlebnis, aber könnten Sie die Sache auf sich beruhen lassen? Auf sich beruhen lassen? Ja, sagen wir aufhören, der Polizei weiter. Es wird nichts mehr vorkommen, Mrs. Lincoln. Nie mehr. Ich gebe Ihnen mein Wort. Ich fürchte, dafür ist es zu spät. Ich war noch einmal dort. Die Nachforschungen sind in Gang. Ich weiß. Aber der einzige Hinweis war ich. Und ich konnte die Polizei von ihrem Irrtum überzeugen. Naja, wie Sie die Sache jetzt schildern, das sieht alles natürlich ganz anders aus. Ah. Na schön. Er hat Glück, der Mann, einen Schwager wie Sie zu haben. Ach, ein wunderbares Abendessen. So habe ich es mir immer gewünscht. Ich bin doch nicht so ganz glücklich mit dem Herd. Das Fleisch war nicht ganz gar, fand ich, oder? Ach, ich fand es einfach superb, ja? Doch. Ja. Ich bin nur froh, dass sich durch diesen Kane jetzt wenigstens alles geklärt hat. Siehst du. Also ich dachte wirklich schon, bei mir stimmt nicht mehr alles, oder was? Also, du bist jetzt beruhigt. Das wäre zu viel gesagt. Aber jedenfalls habe ich nicht mehr das Gefühl, dass man hier in solchen Dingen einfach ausgesetzt ist. Weil Kane mir gegenüber abgeleugnet hat, dass er es war? Naja, und weil die Polizei ja auch nicht gerade eifrig war. Von Schutz war ja wirklich nicht die Rede. Aber nicht? Im Übrigen, Schutz, wo ist denn deine große Schere? Die liegt doch sonst immer oben in deinem Nähkorb. Ich habe sie in die Küchenschublade gelegt. Aha. Besser ist besser. So, was habe ich mir doch gedacht. Aber glaubst du, dass du im Notfall damit... Jawohl. Mein liebes Kind, eine Schere, das ist doch wirklich lächerlich. Falls noch einmal etwas passiert, kann ich mich ja nur selbst retten, oder? Aha, aha. Mhm. Und was für sonstige Waffen hast du sonst noch hier versteckt? Wenn man anfängt zu überlegen, dann gibt es eine Menge Waffen in der Küche. Im Regal hinter der Kaffeedose zum Beispiel steht eine Sprühflasche Backofenreiniger. Oh. Bestimmt sehr wirkungsvoll. Also ich kann nur hoffen, du hast dir auch das Wichtigste überlegt. Nämlich? Dass du es fertigbringen würdest, von deinen Waffen auch Gebrauch zu machen, meine Liebe. Scheren verstecken ist ja gut und schön, aber losgehen damit auf jemanden, das ist eine ganz andere Sache. Und wenn du da nur drohend damit rumfuchtelst, dann machst du es bestimmt noch schlimmer. Ich würde Gebrauch machen davon. Das sehe ich nicht. Ich kenne dich 8 Jahre. Doch. Ich glaube nicht, dass du es fertig brächtest. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nicht nur an das Gesicht von gestern denke. Nein, an. Wir müssen eine andere Vorsorge treffen. Wenn du weißt, wie? Ich weiß es. Und ich habe auch schon Schritte unternommen. Wir brauchen einen großen, starken Hund, der hier wacht. Einen Hund? Jawohl. Ja, ich hätte gerne einen Hund. Aber keinen zum Spielen und Streichen, mein Kind. Sondern einen scharfen und bösen. So. Was hast du vor? Meine Zeitung lesen. Warum? Oh, weil ich Hilfe brauche mit ein paar hartnäckigen Wurzeln im Garten. Na gut. Und Sie meinen, das hat sie Ihnen abgenommen? Sie hat. Bestimmt, Mr. Tinch. Sie hat sogar gesagt, der Mann habe Glück, einen Schwager wie mich zu haben. Ja, genau, was ich fürchtete. So dumm kann niemand sein. Wie? Kane, es gibt einen Aspekt, über den wir uns noch nicht vergewissert haben. Die Lincolns sind 2 Tage, nachdem wir Dobson hierher gebracht haben, nach Swampool gezogen, aus London. Zufall. Und als Dobson euch entwischte... Wohin ist er schnurstracks gelaufen? Zu Mrs. Lincoln. Aber das war doch gut. Auch Zufall? Er hat sie wirklich attackiert. War sie verletzt? Hat sie geblutet? War sie bewusstlos? Das nicht. Aber sie hat geschrien und um sich geschlagen. Und Schreien spielt sich leichter als Bluten. Habt ihr gehört, was gesprochen wurde? Nein. Eben. Und ich kann nicht anders kennen, als mir Gedanken darüber zu machen, ob Mrs. Lincoln und Dobson sich nicht kennen. Und ob sie das Haus hier nicht genommen haben, damit Dobson, falls er hinter unserem Rücken Nachrichten weitergeben will, eine Kontaktperson in der Nähe hat. Aber sie ist ja zur Polizei gegangen mit der Geschichte. Das hätte sie dann doch auf jeden Fall vermieden. Oh nein, das wäre zu verdächtig gewesen. Und schaden konnte es ja auf keinen Fall. Sie wusste, dass die Polizei mit Nachforschungen nicht weiterkommen würde. Sie hat mir geglaubt. Darüber bin ich absolut sicher. Sie hat keinerlei Verdacht geschöpft. Trotzdem, ich glaube, ich werde mir diese Mrs. Lincoln mal lieber selbst übernehmen. Aber Mr. Tench, das ist doch riskant. Wenn ihre Theorie falsch ist und sie hat nichts mit Dobson zu tun, bringt sie sie womöglich mit ihm in Verbindung. Sie wird noch mehr in Verbindung bringen. Haben Sie die Abendzeitung schon gesehen? Hier, lesen Sie mal. Ach, zum Teufel. Das alles geplatzt? So ist es. Und ich muss wissen, wo genau Mrs. Lincoln steht und ob sie vorhat, uns hochgehen zu lassen. Und wenn das der Fall ist? Also ich nehme die Sache selbst in die Hand, Kane. Oh. Na endlich. Fast geschafft. Und wenn wir fertig sind mit dem Roden, was dann? Dann wird ein schöner Rasen angelegt. Aber ich finde, wir sollten auch Büsche pflanzen, oder? Ja, da bin ich sehr dafür. Hallo? Hallo? Ja. Ja? Verzeihen Sie bitte die Störung. Oh, das ist schwere Arbeit, hier Luft zu schaffen, was? Ja, ist kein reines Vergnügen. Tench ist mein Name. Robert Tench, der große Kasten auf dem Hügel dort, das ist mein Haus. Guten Tag. Guten Tag. Das ist meine Frau Ann. Ich bin John Lincoln. Ich habe gehört, dass Sie hier eingezogen sind. Klappt alles zur Zufriedenheit? Naja, langsam sortiert es sich aus. Eigentlich gilt mein Besuch Ihrer Frau. In speziellem Auftrag der meinen. Sie will nämlich ein kleines Komitee für wohltätige Zwecke ins Leben rufen und sucht Damen, die etwas Zeit erübrigen können. Es geht mehr um Zeit als um Spenden, wissen Sie. Oh, auf Zeit habe ich genug. Na, das ist ja großartig. Für morgen Vormittag um 11 ist eine Vorbesprechung mit einigen Damen aus dem Ort geplant. Und meine Frau wäre sehr erfreut, wenn Sie auch kommen können. Ja, natürlich. Junges gern. Blut, nicht? Ne? Ist gern gesehen. Ja, ich komme mit Vergnügen. Gib mir mal eins von deinen Kissen ab, Ann. Warum? Weil ich sonst nicht lesen kann. Au, mein Rücken. Oh, ich glaube, der ist gebrochen. Du kriegst dein Kissen, wenn du mir einen Teil von deiner Zeitung gibst. Ach, du weißt doch, wie ungern ich sie auseinandernehme. Armer Rücken. Das ist schön. Aber bitte nicht verkrumpeln. Halt, Moment. Lass mich doch mal sehen, was da bei Frank Sinatra steht. Hör mal, wozu teilen wir die Zeitung, wenn du unbedingt meinen Teil lesen willst? John. John, das ist er. Oh. Was soll denn das mit dir? Das ist er, John. Das ist ja der Mann, der mich überfallen hat. Was, der Schwager von dem Kane? Zu. Wie verlautet fürchtet man in Kreisen der Verbrecherszene um das Leben von Frederick Dobson, Mitglied der sogenannten East End Gang? Er wird seit fast 3 Wochen vermisst und angesichts der zunehmenden Zahl von Racheakten Hör doch mal auf! Von Racheakten innerhalb der konkurrierenden Banden hält man es nicht für ausgeschlossen, dass er einem Anschlag zum Opfer gefallen Nein, ist. Nein, ich bitte dich nicht wieder, das. Aber er ist es, ich würde ihn überall erkennen. Das ist doch ein Zeitungsfoto. Dieser infame Lügner, Kane. Nein. Wozu sollte er dir denn erzählen, er sei sein Schwager? Frag mich nicht, aber wenn der Mann hier es war, und das sage ich der Polizei sofort. Nein, das tust du nicht. Aber das ist wichtig für sie. Und du bist wichtig für mich, jetzt hör mal zu, an. Ich bitte dich. Versetz dich in die Gedankengänge der Polizei. Du sagst, du seist attackiert worden. Ich bin attackiert worden. Ja, du hast keinerlei Verletzungen vorzuweisen. Er hat mich an den Haaren gepackt. Und dann erschienen 2 Männer zu deiner Rettung. Und einen der beiden glaubst du in einer Kneipe zu erkennen. Ich gehe zu ihm hin, er erklärt, er habe dich noch nie gesehen. Aber dann hat er doch alles zugegeben. Ja, ja, dir gegenüber, aber nicht der Polizei gegenüber. Geh auch noch damit zu ihnen und dann schreiben sie dich ab als eine Hysterikerin. Aber John, es ist doch alles wahr. Ja, umso mehr Grund, die Finger davon zu lassen. Die Polizei wird dir nicht glauben. Und wenn Kane wirklich mit diesem Dobson unter einer Decke steckt, dann um Gottes Willen, dann misch dich nicht weiter ein. So, jetzt ist aber gut. Du meinst, ich soll so tun, als sei nie etwas gewesen, ja? Mir ist nicht wohl bei der ganzen Sache. Ich glaube, du hast doch großes Glück gehabt. Ja, das ist richtig, aber... Aber... Ann, bitte, du gehst nicht zur Polizei. Oh, John, warum sind wir hierher gezogen? Hallo. Hallo. Mann, was ein Zufall. Jahrelang sieht man sich nicht und dann gleich zweimal innerhalb weniger Tage, wie? Ja, ja. Du erlaubst, dass ich mich zu dir setze? Aber bitte. Was denn los, Mann? Du siehst bekümmert aus. Ach, deine Frau macht mir Sorgen zurzeit. Du kennst sie gar nicht, oder? Höchst bedauerlicherweise nein. Merkwürdig. Ich frage mich, ob ich sie kenne. Da lebt man jahrelang zusammen und meint, man weiß über jede Regung Bescheid. Und dann passiert etwas und plötzlich ist sie wie eine Fremde. Was denn passiert? Ein anderer Mann? Nein, Gottes Willen, nichts dergleichen. Nein, ich habe ein Haus auf dem Land gekauft, das auch sie gern wollte. Und jetzt auf einmal mag sie es nicht mehr. Ich glaube, sie hasst es sogar, dort zu sein. Und fängt an, Geschichten zu erzählen, die ihr angeblich zugestoßen sind. Ach so, Geschichten. Ja, zum Beispiel, dass ein Kerl bei ihr eingebrochen und über sie hergefallen sei, aber sie hat keine Verletzung oder derartiges, verstehst du? Verstehe. Und dann, dass zwei Männer erschienen sind, die sie gerettet und den Kerl abgeschleppt haben. Und abends in der Dorfkneipe hat sie sogar geglaubt, einen friedlichen Biertrinker als einen ihrer Retter zu erkennen. Was? Ja. Aber der Mann, ich wollte mich bei ihm bedanken, hat sowohl mir wie nachher auch der Polizei gegenüber erklärt, er wisse von nichts, sei sogar weit weg gewesen vom Ort in der fraglichen Zeit. Während Ann am Tag darauf schon wieder mit etwas kam. Nämlich, dass eben dieser Mann sie besucht und ihr alles erklärt habe. Der Eindringling sei sein Schwager gewesen, ein schwerer Alkoholiker, er sei jetzt in einer Klinik und was weiß ich noch alles. Also das ist alles höchst einfach, wenn du mich fragst. Ja. Das ist psychologisch, verstehst du? Ja, ja, psychologisch, ja. Sie ist nicht gerne auf dem Land. Oh, das kann ich mal verstehen. Du, ich finde Landleben auch scheiße. Nein, nein, nein, so ist es nicht. Bestimmt nicht. Also. Naja, also, habt ihr Kinder? Nee. Nee? Na, dann ist es das. Ganz sicher, du schafft euch eins an. Oder noch besser gleich Zwillinge. Na, das bringst du doch bestimmt zustande. Freilich, oh Mann. Freilich, jetzt mal ganz im Ernst. Ich mache mir Sorgen. Ich mache mir Sorgen, ob sie unter Halluzinationen leidet. Ach so. Ich weiß nicht mehr, was von jetzt auf gleich vorgeht bei ihr. Gestern Abend zum Beispiel hat sie das Bild eines Mannes in der Zeitung gesehen und sofort war es der Mann, der sie überfallen hat. Aha. Du nimmst sie irgendwelche Medikamente? Nein, nein, nein, nicht, dass ich wüsste. Aber fest und steif wird behauptet, der Mann auf dem Bild in der Zeitung, irgendein Verbrecher namens Dobson, glaube ich. Dobson? Ja, ja, Frederick Dobson, soweit ich mich erinnere. Frederick also, Dobson? Oh. Wieso? Kennst du den? Ich? Nee, nee. Nur der Name. Verstehst du? Ich muss irgendwo irgendwas gelesen haben über ihn. Und der war in eurem Haus. Naja, Ann zufolge. Verstehst du jetzt, dass mir das alles nicht ganz geheuer ist? Ja, ein Londoner East End Gangster dort draußen auf dem Dorf? Mhm. Das ist doch alles höchst unwahrscheinlich, oder? Ja, ja, ja, natürlich. Wohl schon. Ja. Isst du zum Mittag mit mir? Wollen wir was bestellen? Nein, danke. Ich bin nur auf einen kurzen Whisky reingekommen. Muss schleunigst wieder an den Schreibtisch. Das ist aber schade, hör mal. Du, die Pflicht ruft, die Pflicht ruft. Also dann, tschüss, ja. Wiedersehen. Bis dann, tschüss. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich mich entschuldigen soll, Mrs. Mengel. Sie müssen denken, ich sei schon leise vertrottelt. Aber das macht doch nichts, Mr. Tinch. Es war ein schöner Spaziergang und ich habe ja bestimmt nichts versäumt. Dass mir das passieren konnte, die Tage zu verwechseln. Ich war der festen Überzeugung, das Ganze sollte heute stattfinden. Ich kann gern morgen wiederkommen. Dann darf ich Ihnen aber wenigstens eine Tasse Kaffee anbieten, nicht wahr? Ich lasse welchen kommen. Es dauert nicht lange. Was für ein wunderschönes Haus. Es freut mich, dass Sie das sagen. Kommen Sie doch einmal hier ans Fenster, Mrs. Linger. Sehen Sie? Auf diesen Blick zu ist die ganze Anlage des Gartens geplant. Zauberhaft, wirklich. Und besonders... Was ist, Mrs. Lincoln? Die zwei Männer da unten. Wer sind die? Die am Springbrunnen arbeiten. Das sind Leute von der Firma Spencer. Wir haben da ein kleines Problem mit dem Abflussrohr. Ich kenne die beiden. Ach, haben die auch bei Ihnen gearbeitet? Na, hoffentlich zu Ihrer Zufriedenheit. Na, Spencers, die haben ja guten Namen. Der eine ist vor ein paar Tagen bei uns ins Haus eingedrungen und hat mich attackiert. Aber nicht doch, das ist ja schrecklich. Sein Name ist Frederick Dobson. Er ist ein Verbrecher, der andere Mann heißt Kane. Ich glaube, Sie irren sich, Mrs. Ich irre mich nicht. Also warum meinen denn alle, ich irre mich? Gestern Abend war ein Bild von ihm in der Zeitung, daher weiß ich den Namen. Er ist es, ohne Zweifel. Frederick Dobson. Nun regen Sie sich nicht auf. Ich soll mich nicht aufregen. Mein Mann glaubt mir nicht, die Polizei glaubt mir nicht. Und Kane sagt, er sei sein Schwager. Ich glaube Ihnen. Und Sie haben recht, Mrs. Lincoln. Es ist Frederick Dobson. Ja, um Himmels Willen. Warum ist er dann nicht... Ich muss Ihnen etwas erklären. Kommen Sie, setzen Sie sich. Danke. Sie wissen vermutlich, dass morgen vor dem Old Bailey ein Prozess beginnt, in dem gegen eine Reihe sehr namhafter Männer Anklage wegen Bestechung und Unterschlagung erhoben wird. Was Sie nicht wissen können, ist, dass Frederick Dobson in diesem Prozess als Zeuge erscheinen soll und dass seine Aussage noch weitere Persönlichkeiten, darunter solche in hohen Ämtern, belasten wird. Ich verstehe nichts mehr. Und wer sind Sie, Polizei? Streng genommen nicht Polizei, meine Liebe. Ich habe mit Dingen der Sicherheit zu tun. Und sehen Sie, da einige Herrschaften Wind von Dobsons möglicherweise gefährliche Aussage bekommen haben, hielten wir es für weiser, ihn aus dem Verkehr zu ziehen und hier unter Schutz zu stellen. Sein vorzeitiges Ableben, ich meine, vor dem Prozess ist der Herzenswunsch zu vieler Leute. Dann wäre also Kane? Ein Angestellter meiner Dienststelle, ja. Und die örtliche Polizei? Ist nicht im Bild im Augenblick und braucht es auch nicht zu sein. Sie wissen nur, dass ich mir einige junge Leute verarbeiten auf dem Grundstück hierher geholt habe. Ja, aber Dobson hat mich überfallen. Ja, Mrs. Lincoln. Unser Starzeuge ist leider alles andere als ein Tugendritter. Sein Strafregister reicht von Einbrüchen über Gewalttaten und Erpressungsgeschichten bis zu Raubüberfällen. Er war neulich seinen Wächtern entwischt, hatte Alkohol getrunken und ist auf Abenteuer ausgezogen. Zum Glück haben wir ihn ja gefunden, ehe noch größeres Unheil geschah. Das ist endlich eine glaubhafte Erklärung. Und ich brauche mir nicht mehr einreden zu lassen, ich bilde mir alles nur ein. Jetzt würde mich nur interessieren... Warum ich Ihnen reinen Wein einschenke? Ja. Sehen Sie, als Dobsons Bild in der Zeitung erschien, war mir klar, dass Sie ihn möglicherweise erkennen. Und deswegen sollte ich ihn vom Fenster aus sehen? Ja. Und da Sie ihn erkannt haben, musste ich Ihnen ja die Wahrheit sagen. Was ist Ihr Eindruck, Mr. Tench? Ja, also, ehrlich gesagt, Ken... Ich weiß nicht, was ich von ihr halten soll. Hm. Als ich sie zum Fenster hinaussehen ließ, schien ihre Reaktion ungespielt. Aber immer noch können wir nicht sicher sein, meinen Sie, ob sie nicht sozusagen eingeschleust wurde hier? Naja, wir werden es bald genug wissen. Morgen früh beginnt der Prozess. Wenn sie als Zwischenträgerin für Dobson fungiert, dann dürfte sich nunmehr schnell was rühren. Also, Sie sorgen dafür, dass sie rund um die Uhr unter Bewachung bleibt. Richtig. Ihr Haus und Sie. Ja. Halten Sie mich auf dem Laufenden, wer zu ihr kommt, wohin sie geht und so weiter und so weiter. Ja. Mrs. Lincoln? Ja? Ich höre, Sie haben bei der Polizei in Swanpool Anzeige wegen Überfall und Nötigung erstattet. Ja, ja, das ist richtig, ja. Ich würde gern Ihre Angaben noch einmal mit Ihnen durchgehen. Die Sache ist aber erledigt inzwischen. Erledigt, Mrs. Lincoln. Erledigt. Ich wüsste nicht, dass unsere Akte bereits abgeschlossen ist. Sie sind? Kriminalinspektor Rawlings. Aha. Von der Hauptdienststelle Moorhead. Mr. Tench hat aber Mr. doch... Mr. Tench? Sie werden ja wissen, wer er ist. Darf ich einen Augenblick hereinkommen, Mrs. Lincoln? Ja, ja, bitte, ja. Sie scheinen recht zu haben, Mr. Tench. Haha, sie hat Besuch bekommen. Ja, vor einigen Minuten. Ein langer Kerl kam in einem blauen Rover. Hat unser freundliches Gespräch heute Morgen also bereits Bewegung in die Sache gebracht. Tja, gehen. Misstrauen ist die Mutter der Sicherheit, altes französisches Sprichwort. Aber den Mann kennen wir nicht. Nein, ich habe nur die Wagennummer. Ein Mietwagen, jede Wette. Wir halten Sie weiter unter Beobachtung? Ja, ja, ganz gewiss. Ist mit allen Wassern gewaschen, die junge Frau. Ja, es könnte natürlich auch ein Freund sein, der weiß, dass Ihr Mann jetzt nicht zu Hause ist. Nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung, Kane, von der ich viel halte, wäre Freund möglich. Kaum aber wahrscheinlich. Und er hat Ihnen erzählt, dieser Tench, dass er Dobson bis zum Prozessbeginn in Schutzhaft hält? Ja, her, damit er nicht umgebracht wird von jemandem, den er mit seiner Aussage vielleicht inkriminiert. Also ich kann nur sagen, Mr. Tench hat Nerven. Was meinen Sie damit? Seit geschlagenen 3 Wochen, Mrs. Lincoln, suchen wir Dobson. Denn wir brauchen ihn für den Prozess und finden nicht die geringste Spur. Erst heute, als ich die Hoffnung schon aufgegeben hatte, kam mir durch Zufall der Bericht über die Sache bei Ihnen in die Hand. Und Ihre Beschreibung des Unbekannten, der Sie überfallen hat, schien mir auf ihn zu passen. Ja, soll das heißen, dass Mr. Tench... Ach, Tench. Tench hat sich viel Geld dafür bezahlen lassen, Dobson zu verstecken. Na, aber Dobson ist hier. Hier auf dem Gut von Mr. Tench. Ich habe ihn ja selbst dort gesehen, heute Morgen. Womit wir zumindest wissen, wo er war. Und doch sicher noch ist. Nein, Mrs. Lincoln, leider nicht. Ja, wo denn sonst, wissen Sie es? Ja. Ach, na ja, warum holen Sie ihn dann nicht? Weil er tot ist, Mrs. Lincoln. Tot? Man hat seine Leiche kurz vor Mittag auf dem Golfplatzgelände gefunden. Hinter Gebüsch verborgen. Aber um 11 Uhr war er doch noch im Garten bei Mr. Tench. Sie haben nicht zufällig Ihrem Mr. Tench gesagt, dass Sie ihn kennen? Doch, doch. Ich wusste ja sogar seinen Namen von dem Bild in der Zeitung. Na, damit ist ja dann alles klar. Oh Gott, deswegen hat man ihn umgebracht, meinen Sie? Sie konnten ihn ja nicht gut leben lassen, nachdem Sie Bescheid wussten. Das war sein Todesurteil. Oh nein. Und dann, woher hätte ich das denn alles wissen Sie sollen? Sie brauchen sich keine Vorwürfe zu machen, Mrs. Lincoln. Ach. Aber Tench und seine Helfershelfer kaufe ich mir. Und als ersten Tench. Und weitaus das Beste wäre, wenn wir ihn dazu bringen könnten, hierher zu kommen. Warum das Beste? Wenn ich zu ihm fahre, findet er einen Weg, mir aus den Fingern zu schlüpfen. Nein, Sie rufen ihn an. Ich möchte ihn nicht anrufen. Ich will nicht in all das hineingezogen werden. Ein Mann ist bereits tot. Gehen Sie. Gehen Sie, es tut mir leid. Ich kann das nicht tun. Bitte gehen Sie. Sie müssen es tun, Mrs. Lincoln. Sie sind es uns schuldig. Hätten Sie Tench nicht gesagt, dass Sie wissen, wer der Mann ist, wäre Dobson noch am Leben. Das ist nicht fair. Aber eine Tatsache, das geben Sie ja wohl zu. Ich wusste davon nichts. Nein, aber jetzt wissen Sie es. Oh Gott, oh lieber Gott, was mache ich denn? Sie rufen ihn an und sagen, es habe sich etwas ereignet, was er wissen sollte. Sie beten ihn, hierher zu kommen. Guten Abend, Mrs. Lincoln. Sie klangen erregt. Ist was passiert? Dankeschön. Mr. Tench. Na bitte, bitte. Das ist Kriminalinspektor Rollins. In der Tat. Ich frappante Ähnlichkeit mit einem gewissen Mr. Peter Constantine, den kaum eine Kugel, nicht seine Finger drin hat. Sie sind gar ich nicht... Ich bedauere, meine Verehrte, dass ich schon nach so kurzer Bekanntschaft meinen Hang zur Übertreibung entdecken müssen. Sehen Sie meinetwegen keine Show ab, mich beeindrucken Sie nicht. Ich möchte Dobson sehen. Wir sehen ihn früh genug. Wer sind Sie? Er ist einer der Männer, die Dobsons Aussage vor Gericht zu fürchten haben. Vielleicht auch nicht. Jedenfalls möchte ich ihn sehen. Jetzt. Um ihn an seinem morgigen Erscheinen vor Gericht zu hindern. Um ihm klarzumachen, dass er sich auf dem falschen Dampfer befindet. Mit Hilfe des Schießeisens, das Sie unterm Arm tragen. Aber Dobson ist doch tot. Sie haben doch eben gesagt, er sei tot auf dem Golfplatzgelände gefunden worden. Ja, sie kommt mir auf jeden kleinen Schwindel, die Dame. Er lebt, Mrs. Lincoln, wie Sie nur allzu gut wissen, leider. Was soll das heißen? Erzählen Sie mir nicht, dass Mr. Peter Constantine rein zufällig 2 Stunden, nachdem Sie sich über Dobson vergewissert haben, hier auftaucht. Zum letzten Mal, ich will ihn sehen. Bringen Sie ihn hierher. Passieren wird ihm nichts, ich will nur sprechen mit ihm. Kurze 3 Worte, wie ich annehme. 50.000 Pfund. Für sein Schweigen? Viel zu großzügig, Mr. Tench. Er hält jederzeit auch für 10.000 die Klappe. Und warum sollte ich Ihrem Ansuchen nachkommen? Weil es Ihnen ja wünschenswert sein dürfte, dass Mrs. Lincoln nicht zu Schaden kommt, Tench. Oder wie? Ach, ich verstehe. Entweder ich bringe Dobson hierher, damit Sie sein Schweigen erkaufen können, oder Mrs. Lincoln kommt zu Schaden. Unschuldig, aber so leid es mir tut, zufällig Ohrenzeuge. Unschuldig? Wie dumm halten Sie mich an, ich ganzen Tag. Was reden Sie denn? Nein. Sie hören doch, ich werde bedroht. Herrschaften, ich bringe Dobson nicht hierher. Das würden Sie nicht wagen. Richtig, ich würde es nicht wagen, wenn ich den Bluff hier nicht durchschaute. Bluff, was soll denn das heißen? Hören Sie auf mit dem Wahnsinn. Ich habe es satt, von allen herumgeschoben zu werden wie eine Schachfigur. Er droht mir etwas anzutun. Nun holen Sie ihn schon, den Kerl. Erwarten Sie, dass ich mich verneige und bravo, Signora, rufe, oder was? Was soll denn das heißen? Das heißt, Mrs. Lincoln, dass Sie mir über Ihre Zusammenarbeit mit diesem Mann nichts vormachen können. Sie waren von Anfang an seine Komplize. Vielleicht bestehen sogar noch nähere Beziehungen zwischen Ihnen. Also das ist jedenfalls ja... wird Ihnen von seiner Hand nichts geschehen. Aber das ist ja unfassbar. Ich sehe ihn heute zum ersten Mal. Stimmt, Tench. Sie sieht mich heute zum ersten Mal. Und auf Dobsons Spur bin ich nicht über Sie, sondern durch einen Zufall über Ihren Mann gestoßen. Der Ehrenwerte Mr. Lincoln hat Freddy Carter, einem gemeinsamen Bekannten, etwas über die Sache mit Dobson erzählt. Und Freddy Carter hat eine sehr gute Nase für den Kurswert gewisser Informationen. John hat darüber erzählt? Ja, er hat seine Sorgen um sie an der vielleicht nicht unbedingt geeignetsten Schulter ausgeweint. Für mich hätte Besseres nicht passieren können. Da haben Sie es, Mr. Tench. Was habe ich? Dass er lügt, wie gedruckt, gibt er doch selbst zu. Moment! Was geht vor, Tench? Ich nehme an, Kane, mein Atlatus, übt sich in Initiative. Keine Bewegung. Beide. Ich schieße, wenn nötig. Also, Tench, was geht vor? Ich weiß es nicht. Aber wenn ich mit Ihrer gütigen Erlaubnis das Telefon benutzen dürfte, dann werde ich mich erkundigen. Okay. Aber halten Sie sich mit eigener Initiative zurück. Was gibt's, Kane? Ja? Ja. Ist tot. Ja, ich verstehe. Okay, das war richtig. Ja, aber die sollen nichts ohne meine persönliche Anweisung unternehmen. Ja, gut. Haben Sie ihn gefunden? Vor einer halben Stunde. Wen? Ich habe in der Kneipe in Swanpool heute Mittag einige Erkundigungen eingezogen, was leider einer von Tench's Leuten mitbekam. Das war George, der Kane geholfen hat, als Sie überfallen wurden, Mrs. Lincoln. Falls Sie überfallen wurden. Als ich merkte, dass er mir nachher folgte, habe ich ihn zum Golfplatz gelockt. Und dort getötet? Ich hoffte, Dobson aufzutreiben und Swanpool hinter mir zu haben, bevor der Mann gefunden wird. Tja, das ändert die Situation einigermaßen, ne? Treffend bemerkt. Ich würde Ihnen raten, sich zu stellen, bevor noch mehr Blut fließt. Da kennen Sie mich schlecht, Tench. Schließlich habe ich eine Geisel. Ja, so wichtig bin ich nicht. Sie sind ja auch nicht die Geisel. Sie sind der Mittelsmann. Sie kennen meine Zweifel bezüglich Mrs. Lincolns Rolle in diesem Spiel. Jetzt bluffen Sie, Tench. Aber wenn ihr etwas passiert, weil Sie Ihre Zweifel kultivieren, kostet Sie's Kopf und Kragen. Frechheit muss man Ihnen zugestehen, Konstantin. Glauben Sie, ich würde mich erpressen lassen von Drohungen, die Sie nie in die Tat umzusetzen beabsichtigen? Sagen wir so. Angenommen, Sie haben recht. Wir sind Komplizen und Sie lassen uns laufen. Gut, dann brechen Sie sich einen Zacken aus der Krone. Was mir eine neue und ziemlich unliebsame Erfahrung wäre. Zugegeben. Aber keine mit möglicherweise tödlichen Folgen. Angenommen aber, Sie haben nicht recht. Und die Dame erleidet ernsten Schaden durch Ihre Fehleinschätzung der Lage. Dann helfe Ihnen Gott, kann ich nur sagen. Man wird Sie in Stücke reißen. Die Presse, der Ehemann, all Ihre Freunde und Kollegen. Es wird Ihnen nicht gelingen, mich zu überzeugen, Konstantin. Ah! Was wollen Sie? Nur Mr. Tench, wenn ich auf die Sprünge helfen. Hand auf, bitte. Warum? Nein, stopp, nein! Stopp. So. Bitte, Mr. Tench. Das Ding hier ist geladen. Mrs. Lincoln hat 5 Finger an der Hand. In meiner Pistole stecken 6 Kugeln. Eine darf also sogar daneben gehen. Theater. Bitte, bitte glauben Sie ihm doch. Oh Gott, nein. Nein, na, no. Mr. Tench. Was verlangen Sie? Abzug der Polizei, eingefüllten Tank und keine Straßensperren zwischen hier und London. Weitere Bedingungen später. So viel Befugnis habe ich nicht. Dann treiben Sie jemanden auf, der Sie hat. Dazu müsste ich selbst mit den Leuten sprechen. Bitte, Sie können jederzeit gehen. Vergessen Sie nur nicht, falls Ihnen an Mrs. Lincolns Sicherheit liegt, ich habe nichts zu verlieren. Kaum zu erwarten, dass ich das vergesse. Nein, bitte, bitte bleiben Sie, bitte, bitte lassen Sie mich nicht allein mit ihm. Er hat einen Mann umgebracht, bitte, Mr. Tench. Versuchen Sie ruhig zu bleiben, Mrs. Lincoln. Wir werden das Menschenmögliche tun, ich verstehe. Los, Tench, machen Sie voran! Ich traue Ihnen viel zu, Konstantin, aber nicht, dass Sie grundlos noch einen weiteren Mord begehen. Auch das könnte eine Fehleinschätzung sein, Bester. Ziehen Sie lieber ab. Mut, Mrs. Lincoln. Und jetzt, Lady, wollen wir uns über einiges klar werden. Au! Sie tun mir weh. Wehtun ist nichts. Ich kann Sie erschießen, ich kann Sie erdrosseln. Ich kann Ihnen Ohren und Zehen abschneiden und Sie der Polizei in Zündholzschachteln zuwerfen. Sie haben nur eine Chance, davon zu kommen. Nämlich aufs Wort zu tun, was ich verlange. Ja. Ja. Gut. Dann werden jetzt als erstes belegte Brote gemacht. Viele. Und eine Thermosflasche Tee. Ja. Ach, halt. Nicht zu vergessen. Nur eine kleine Kostprobe. Und jetzt in die Küche. Ich hab keinen Tee. Keinen Tee? Den letzten habe ich heute Morgen verbraucht. Nur Kaffee. Okay, dann Kaffee. So weiter. Schön aufgepasst. Dann werden wir uns bestens verstehen. Ah! Meine Augen! Tja, Ann. Dann schließen wir unseren Traum mal ab. Es tut mir so leid für dich, John. Ich weiß, es war dein Traumhaus. Hm? Ach, es wird auch in Green Park hübsch. Und außerdem meine eigene Schuld. Weißt du, ich setze mir Ziele und gehe darauf los, ohne nach rechts oder links zu schauen. Es war wirklich zu einsam hier für dich. Hallo? Hallo. Hallo. Hallo. Sie kehren also Swanpool den Rücken. Die Sache hat Sie vertrieben. Tja. Ich wollte nur schnell auf Wiedersehen sagen. Das ist nett von Ihnen. Und ein paar Blumen bringen fürs neue Haus. Danke, aus danke. Dem Garten. Wunderschön. Und der Prozess verläuft befriedigend? Ja, sehr befriedigend. Hm. Dobson hat ausgesagt, die eigentlichen Drahtzieher stehen unter Anklage. Constantine hat sich wegen Mordes zu verantworten. Nur, ich bin nicht zufrieden mit dem Ende hier, dass Sie nun die Leidtragenden sind. Ach, Mr. Tench, ich bin viel zu froh, noch zu leben, um mir leidtragend vorzukommen. Was machen die Augen von Peter Constantine? Die Behandlung scheint anzuschlagen. Aber bitte keine Schuldgefühle, Mrs. Lincoln. Sie haben sich zur Wehr gesetzt, das mussten Sie tun. Haben Sie wirklich geglaubt, dass ich die Hände im Spiel hatte? Tja, meine Liebe, die Möglichkeit musste ich einbeziehen. Um noch einen Spruch zu zitieren, die Wahrheit fängt mit Zweifeln an. Das war das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo.